Die Haushaltung Gottes, Band 1, Kapitel 155. Lamechs Frage nach des fremden Abedem Namen. 17. November 1841. Nach dieser Rede Abedams des anderen trat auch Lamech, der getreue Liebhaber Emanuels, an die Seite Abedams und betrachtete ihn vom Kopfe bis zum Fuße. Denn diese letzte Rede hatte auch ihn aus seinem Trauerliebestaumel geweckt und machte sein Herz stutzen. Da er von den früheren Worten in seiner Trauerliebe um den entschwundenen Emanuel begraben so viel wie fast nichts vernahm, so war es nun ganz gewiss, dass diese plötzlich nun vernommenen Licht- und Liebesworte aus dem göttlichen Munde Abedams auf sein neu wach gewordenes Herz eine erstaunliche Wirkung hervorbringen musste und somit auch umso mehr noch auf die kranke Liebe Lamechs, da der, aus dessen Munde und Herzen sie kamen, der neu verborgene Emanuel selbst war. Und nachdem er sich am Abedam sozusagen satt gesehen hatte und mit seinem Schauen dessen ungeachtet nichts herausstüpfeln konnte, so nahm er sich endlich die Freiheit und fragte ihn, sagend nämlich: Höre, Abedam, du bist mir noch ein ganz fremder Mann, der du aus einem menschlichen Munde rein göttliche Worte sprichst, also zwar, dass, so mein allergeliebtester Emanuel, aber hier stünde und möchte reden über diesen Hauptpunkt alles menschlichen Lebens, er unmöglich anders sprechen könnte, wie du nun gesprochen hast. Sei doch so gut und sage mir, woher dir solche unbegreiflich hohe Liebesweisheit geworden ist. Denn siehe, Emanuels Verschwinden hat mich bis jetzt für alles taub und blind gemacht. Und so sehe ich nun mit meinen Augen dich jetzt sicher zum ersten Male unter uns und kann nun nicht genug staunen über dich. Sage mir daher etwas über dich, denn mein Herz sehnt sich sehr nach deiner näheren Bekanntschaft. Und der Abedam entgegnete dem Lamech: Mein geliebter Lamech, nun höre du. Weißt du mir zu sagen, um welche Zeit es nun ist und wo wir uns nun, wie wir hier sind, befinden? Und der Lamech antwortete: So viel ich nun merke und mich auch von früher ganz dumpf erinnere, so ist das die Hütte Adams, in die er uns alle, wie wir uns nun hier sind, nachdem wir die heimatliche Höhe errichtet hatten, aufnahm. Doch solches weiß ich nur wie aus einem Traume heraus. Aber um welche Zeit es nun ist, könnte ich dir nicht genau sagen. Jedoch, nach dem noch ziemlich starken Lichte in der Hütte zu urteilen, dürfte es noch nicht gar zu spät des Abends sein. Und der Abedam sagte wieder zum Lamech: Siehe, mein geliebter Lamech, es liegt aber nun ganz besonders für dich sehr viel daran, dass du genauer weißt, um welche Zeit des Abends es nun ist. Daher begib dich ein wenig aus der Hütte und beurteile die abendliche Frühe oder Späte nach der Stärke der Abendröte. Und der Lamech befolgte sogleich den Rat. Aber wie erschrak er, als er statt der gehofften Abendröte schon die überall dichterste Finsternis über die ganze Erde gelagert sah, die nur durch die beständigen Blitze des schon sehr nahe stehenden großen Ungewitters schauerlich auf Augenblicke zerrissen wurde. Nicht länger säumte er vor der Hütte draußen, sondern eilenden Fußes kam er wieder zurück, fast zurückfallend, denn er hatte eine große Nacht- und Wetterscheu in sich. Und also nahte er sich nun furchtsam dem Abedamm und sagte zu ihm: O lieber, guter Mann, da du sicher gewusst haben wirst, wie spät der Nachtzeit es nun schon ist, warum hast du mich denn hinabbeschieden, zu schauen, diese schreckliche, grauenerregende Nacht, in der schon lange alle Abenddämmerung untergegangen ist und statt derselben nur gewaltige Blitze und dumpf rollende Donner mit der dichtesten, hartnäckigsten Nacht einen fürchterlichen Kampf zu beginnen scheinen. Siehe, ich bebe noch am ganzen Leibe vor großer Angst. O Emanuel, wärest du jetzt hier, mit dir möchte ich mir's wohl recht gerne getrauen, diese fürchterliche Nacht anzuschauen. Denn dir hätte auch dieses hart und schreckliche, drohende, verheerende Kampfes gierige Feuerwetter weichend gehorchen müssen. Es ist nur gut, dass doch noch der Herr noch bei uns ist, sonst wäre es sicher aus mit uns. Du scheinst dir freilich auch gar nicht gar viel aus dem herziehenden Wetter zu machen, aber solches ist dir auch zu verzeihen, da du hier ein Fremdling noch bist und wahrlich das Schrecklichste eines solches Wetters in der Nacht auf der Höhe noch nie erlebt hast. Aber wirst du nur einmal eines erleben, wie es heute Nacht sicher der schreckliche Fall sein wird, so wirst du bei einem nächsten heranziehenden Wetter, oh glaube es mir, sicher noch ängstlicher sein, als ich es jetzt schon überaus stark bin. O du mein Emanuel, aber wenn du doch nur noch diese Nacht sichtbar unter uns geblieben wärest. Und der Abedamm sah den Lamech überaus freundlich an, ergriff seine Hand und fragte ihn: Lieber Lamech, siehe, da du draußen eine so überaus dichte Nacht angetroffen hast, möchtest du mir denn nicht kundgeben, woher das Licht in dieser Hütte rührt? Auf diese Frage erst fiel dem Lamech das Licht auf, und da er nirgends etwas Leuchtendes entdecken konnte, so wandte er sich sogleich wieder an den Abedamm zurück und sagte: Siehe, lieber, guter Mann, ich finde es wunderbar. Es ist Licht ohne Licht. Ja, völlig tageshelle ist es hier innen, und doch vermag ich nirgends ein Licht zu entdecken. Wie ist das? Woher rührt das? Und wie ist solches möglich? Hast du etwa also solches gemacht, oder soll etwa das große Ungewitter daran schuld sein? Denn solches habe ich bei der starken Feuerwettern wohl auch schon gesehen, dass da in der dichtesten Nacht oft die Bäume, das Gras und die Steine von einer bläulich leuchtenden Materie umgeben waren, aber ihr Leuchten war doch nur höchst schwach an und für sich. Im Vergleiche aber mit dieser Helle wäre es doch nur eine bare Finsternis. Daher könntest wohl du mir das sagen, wonach du mich fragtest. Der Abedam aber beschied ihn mit den Worten an den Seth: Lamech, gehe hin zum Seth, und er wird dir es sagen, wie dieses Licht entstand. Denn wirst du bald im Lichte ein Licht finden, wie du jetzt im Lichte kein Licht fandest. Und der Lamech trat sogleich hin zum Seth und bat ihn: Lieber Vater Seth, möchtest du mir nicht tun, darum mich dein Bruder und Sohn, oder was er zu dir auch sein mag, zu dir beschied. Und der Seth entgegnete ihm: Warum schliefst du im Herzen, du denn früher? Wärest du wach gewesen, so wäre dir nun folgende Frage zum Überflüsse. Jedoch, da dich deine große Liebe zum Emanuel aber blind und taub für alles andere machte, so hast du schon den gültigsten Entschuldigungsbegrund in dir und magst darum wohl erfahren, dass der unbegreiflich mächtige Urheber dieser wunderbaren Erleuchtung derjenige selbst ist, der dich zu mir beschied und es durch nichts als bloß nur durch sein Wort, es wäre Licht, hervorgebracht hat. Und das zwar aus der göttlichen Kraft in ihm. Gehe nun hin, jetzt weißt du schon alles, was ich weiß. Eines Weiteres aber erwarte vom Urheber selbst. Amen. Und der Lamech begab sich sogleich wieder zum Abedam in der Absicht, welche ihm der Seth kundgab. Und der Abedam sagte darauf zu ihm: Geliebter Lamech, suche ein wenig in der Liebe deines Herzens und du wirst den Urheber des Lichtes bald haben, denn siehe, der, den du so überaus lieb hast, ist dir nicht so ferne, wie du meinst. Hast du ihn aber gefunden, dann schweige bis morgen. Diese Nacht aber sollst du große Dinge sehen. Amen. Ende dieses Kapitels.